C1 B Text 1 Beeil dich, es ist schon 20 nach 6. Text 2 Was? Halb 7. Ja, das ist okay. Also, bis dann. Text 3 Es ist jetzt 5 vor 7. In 5 Minuten bist du im Bett, meine Kleine.